ist es, ja, aus den hältst wir unsere Herzen enden wir. Unsere Herzen enden wir. Schleus des Janus Tempels Tieren, des Janus Tempels Tieren, unsere Herzen öffnen wir. Schleus des Janus Tempels Tieren, unsere Herzen öffnen wir. Unsere Herzen öffnen wir. Schleus des Janus Tempels Tieren, Schleus des Janus Tempels Tieren, unsere Herzen öffnen wir, unsere Herzen öffnen, öffnen wir. Treib allein, Herr, deine Güte, unser reines Gebet zum Gehorsam gegen dir, zum Gehorsam, zum Gehorsam. Nächst in dir getanen Schwieren, treib allein, Herr, deine Güte, unser reiges Gemüt zum Gehorsam gegen dir, zum Gehorsam gegen dir. Herr, deine Güte, treib unser reiges Gemüt zum Gehorsam gegen dir. Gegen dir, Herr, deine Güte treib zum Gehorsam gegen dir. Schleus des Janus Tempels Tieren, unsere Herzen öffnen wir. Unsere Herzen öffnen wir. Schleus des Janus Tempels Tieren, des Janus Tempels Tieren, unsere Herzen öffnen wir. Schleus des Janus Tempels Tieren, unsere Herzen öffnen wir. Unsere Herzen öffnen wir. Schleus des Janus Tempels Tieren, Schleus des Janus Tempels Tieren, unsere Herzen öffnen wir, unsere Herzen öffnen wir.